1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit hauchdünner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute wieder. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, der erste Anrufer heute Nacht ist 39 Jahre alt und heißt Florian. Ja. Hallo Florian. Hallo Domian. Um was geht's? Es geht um meine Ex-Freundin, die immer noch in mich verliebt ist und irgendwie nicht von mir wegkommt. Also sie möchte halt immer eine zweite Chance haben, dass ich zu ihr zurückkomme. Ja. Wie lange seid ihr denn schon getrennt? 1,5 Jahre. Schon 1,5 Jahre? Mhm. Und wie also lange wart ihr? Wir haben jetzt noch eine gute Freundschaft. Also zumindest sage ich, wir wollen gute Freunde bleiben. Ja. Aber es klappt irgendwie nicht. Wie lang wart ihr denn vorher dann richtig zusammen gewesen? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Wow, lange Zeit. Ja, schon. Warum ist die Beziehung auseinandergegangen? Die ist auseinandergegangen, weil es irgendwann im Bett nicht mehr geklappt hat. Also da ging es bei mir von einem Tag auf den anderen wie ein Schalter. Also es ging einfach nicht mehr. Ich habe dann keine Lust mehr gehabt und nichts mehr. Mhm. Hatte aber auch ständig andere Gedanken im Kopf, also von Männern. Von Männern? Ja. Aha. Das heißt, du bist bisexuell? Ja, würde ich mich schon so bezeichnen. Hattest du denn vorher schon Erfahrung gesammelt mit Männern? Ja, ich war früher mal 1,5 Jahre zusammen mit einem Mann. Ah ja. Das lief ganz gut, aber sonst so die Kontakte mit anderen, das war mehr so unterm Zwang, so dass ich das haben muss oder so. Bist du denn in den 10 Jahren, als du mit deiner Freundin zusammen warst, ihr treu gewesen? Ja, das schon, ja. Das schon. Mhm. Das heißt, du hast dich dann von ihr getrennt? Nee, sie hat sich von mir getrennt, weil sie gesagt hat, ihr fehlt der Sex und ich habe mich irgendwie verändert, die ganzen Gefühle, das ist alles anders. Und eigentlich hättest du den Schritt ja machen müssen, ne? Ja, den hätte ich machen müssen, ja. Mhm. Aber den hat sie gemacht. Ja. Wie hast du da reagiert, sie gesagt hat, ich will nicht mehr? Nein, ich weiß nicht, irgendwie traurig und aber auch irgendwie erleichtert, weil man dachte, ja gut, dann muss ich jetzt mal schauen, wie ich jetzt weiterkomme, wie es jetzt überhaupt weitergeht bei mir. Und dann, wie vollzog sich die Trennung dann? Man hat sich erstmal zeitlang nicht gesehen, aber man hat dann die ganze Zeit eigentlich telefoniert. Und sie ruft auch jetzt noch fast jeden Tag an. Okay, das heißt also jetzt ist der Wind umgeschlagen bei ihr wieder. Sie will mit dir wieder zusammen sein. Ja, sie liebt mich halt immer noch. Also sie sagt, es war ein Fehler damals, das zu beenden. Und sie wusste nicht, dass da andere Sachen nur im Spiel sind. Also da haben wir nie so richtig drüber gesprochen. Mhm. Sie wusste von meiner früheren Kindheitsgeschichte und was meinst du damit? Ja, ich bin in der Kindheit sexuell missbraucht worden. Aha, von wem? Von meinem Vater. In welchem Alter ist das passiert? Wie alt warst du? Ich war 7 bis 13, 14. Mhm. Und dann später nochmal, wo ich erwachsen war, eigentlich auch nochmal, weil ich da nie genau gewusst habe, was ich da eigentlich tue. Also ich bin nicht aufgeklärt worden und ich wusste halt nicht, eigentlich falsch ist, was ich da mache. Du hattest nochmal Sex mit deinem Vater, als du schon erwachsen warst? Ja, ja. Wie alt warst du da? 22. Ach. Wie hat sich denn das ergeben? Da habe ich bei ihm gewohnt. Und da hat sich das, also nicht so oft wie in der Kindheit, aber... Aber du sagst, du bist nicht aufgeklärt, du bist 39 Jahre alt. Das sind ja in Zeiten, wo man schon, auch als Jugendlicher schon viel mitbekommen hat. Und mit 22? Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe keine Freundin gehabt, bis ich bis ich 23 war. Mhm. Aber du wusstest, wie alles so funktioniert? Auch nicht so richtig. Also bei meiner ersten Freundin haben wir überhaupt nicht gewusst, wie es genau funktioniert. Das wundert mich. Wir haben es halt einfach ausprobiert. Ja, das gibt's schon. In der Zeit gab es doch in der Schule schon den Unterricht. Es gab Bravo-Aufklärung. Ja, das habe ich aber nie gelesen. Also so ein bisschen was gelesen und ich wusste es einfach überhaupt nicht. Mhm. Da bin ich halt ein totaler Spätzünder. Ja. Jetzt weiß ich Bescheid. Ja, jetzt ist es. Also mit 22 dann nochmal mit dem Vater Sex gehabt? Und einmal oder wie oft? Da war es vielleicht noch so fünfmal. Und warum hat das dann aufgehört? Ja, der hatte auch eine Freundin zu der Zeit und da ging es dann nicht mehr. Also zum Glück für mich. Warst du denn bei dem Vater erregt, dass du mit ihm dann noch Sex haben konntest? Ja, das schon, ja. Nun sagst du heute, dass du bisexuell bist, oder? Mhm. Siehst du da in irgendeiner Form einen Zusammenhang? Ich sehe da schon einen Zusammenhang etwas. Also damals habe ich ja, oder so jetzt die letzte Zeit halt immer gedacht, ich müsste jemanden treffen, wo ich das Ganze dann wieder nachspiele, so dass ich irgendwie das Opfer bin und das Ganze irgendwie unter Zwang geschieht. Ach so. Das heißt, dass du vielleicht gar nicht wirklich eine sexuelle Sehnsucht oder eine erotische Sehnsucht nach einem Mann hast? Ich sag mal so, ich habe jemanden getroffen und wenn man sich da ganz normal unterhält und das eben nicht unter irgendeinem Zwang geschieht oder so und ich habe da einen getroffen und der hat dann gesagt, ja, also wenn ich dir nicht sympathisch bin und wenn du das nicht willst, dann red mal jetzt ein bisschen und dann gehe ich wieder. Und ansonsten probieren wir es halt. Und dann ist es was anderes. Dann geht es plötzlich. Mhm. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Wie oft hast du einen Mann schon geliebt? Oder warst verliebt in einen Mann, sagen wir so? Zweimal. Mhm. Also ist die Problematik kompliziert. Da ist einmal die Freundin, die noch immer mit dir zusammen sein möchte, dann dein Leben und deine Vergangenheit, den langjährigen Missbrauch durch den Vater, und deine sexuelle Identität, finde ich schwierig zu bestimmen, wenn du das so, wie würdest du dich denn selbst bezeichnen? Wie bezeichnen? Na, als ein bisexueller Mann oder ein... Ja, schon ein bisexueller Mann, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt mit einem Mann zusammen, ich glaube, dann geht es eine Zeit lang gut und dann fehlt mir aber dann doch wieder was, dann fehlt mir wieder eine Frau. Mhm. Als du damals mit 22 und dann noch einige Male mit deinem Vater geschlafen hast, wie hast du das heute in Erinnerung? Das habe ich noch gut in Erinnerung, also aber das sind halt total schlechte Gedanken, an das ich halt sehr ungern denke. Ja, also schlechte Gefühle. Ja. Ganz schlechte. Und der Missbrauch ist ja nun ein gravierender Eingriff und eine gravierende Verletzung deines Lebens oder deines Kinderlebens gewesen. Wie siehst du das heute? Ja, das sehe ich natürlich auch als sehr schlimm. Also es wurde erst in der Hypnosetherapie eigentlich rausgefunden, was da genau war. Und vorher wusste ich halt gar nichts drüber. Das ist schon schlimm. Aber es war natürlich nicht alles schlimm. Also er hat schon mit uns, ich habe noch einen Bruder, mit uns Kindern schon was unternommen zusammen und irgendwie das Leben schon auch angenehm gestaltet. Aber das kam halt... Hat er den Bruder auch missbraucht? Das weiß ich nicht. Wie alt ist dein Bruder? Der ist 35 ist er, ja. Und mit dem sprichst du nicht darüber? Doch, wir sprechen schon drüber, aber da blockt er dann ab. Ja. Also ich habe meinen Vater auch angezeigt und mein Bruder hat dann auch eine Aussage gemacht, aber er kann halt nichts dazu sagen, weil er nichts mitbekommen hat davon. Du hast deinen Vater angezeigt? Ja. Was ist aus dieser Anzeige geworden? Ja, eine Verhandlung, die dann eingestellt wurde aus Mangel an Beweisen. Mhm. Wie ist dein Verhältnis heute zu deinem Vater? Null. Null? Also, wir haben keinen Kontakt mehr. Es war mal ein Kontakt per E-Mail noch und sonst eigentlich überhaupt nicht mehr. Was empfindest du für deinen Vater heute? Das ist schwierig zu sagen. Ja, das, also Hass auf der einen Seite und doch dann auch so Trauer, weil ich denke, er könnte es doch zugeben oder so. Er verlangt immer meinem Bruder gegenüber in irgendwelchen Mails, wir sollen das doch richtigstellen und sollen zur Staatsanwaltschaft und zur Kripo gehen und das alles richtigstellen. Weil das heißt, du sollst das widerrufen? Ich soll es widerrufen, ja. Was sagt denn, welche Rolle spielt denn eure oder deine Mutter in der ganzen Geschichte? Ja, der habe ich das damals erzählt und die hat gesagt, das glaube ich nicht. Und wenn das wirklich so war, da hätte ich doch was merken müssen. Und sie hat aber nie was gemerkt. Also, und heute? Also heute habe ich habe einen guten Kontakt mit ihr und sie sagt halt, das ist ein Verbrecher und wenn wir das früher gewusst hätten, dann hätte man den gleich angezeigt. Das heißt, die sind nicht mehr zusammen? Nee, die sind schon lang geschieden. Nochmal zurückzukommen auf deine Freundin. Die weiß diese ganze Geschichte, das weiß die alles. Die weiß das alles, ja. was empfindest du für deine Freundin noch? Ja, ich mag sie sehr gern, also ich hab sie sehr gern wirklich und ich glaube aber nicht, dass wir nochmal eine Chance zusammen haben. Das sagst du ihr auch so klar? Das habe ich ihr schon gesagt, also sie will auch gern immer kommen, sie hat einen Hund, den ich auch sehr gern mag, das verbindet uns dann halt, dass wir zusammen was unternehmen und sie möchte gern kommen zum Übernachten oder ich soll zu ihr zum Übernachten kommen, weil sie ihr fehlen halt irgendwie das Kuscheln und so, das fehlt ihr halt. Ja, aber wahrscheinlich will sie ja noch mehr als nur Kuscheln. Will mehr, ja. Dann müsstest du eigentlich, Florian, um die Sache klarer zu machen, zunächst auch mal von diesen Kuschelbesuchen Abstand nehmen. Ja. Das würde ich nicht machen an deiner Stelle, weil da schürst du Hoffnung bei ihr, die glaube ich nicht begründet ist. Mhm. Ich würde es ihr nochmal ganz klar sagen, dass wir gerne auf Dauer in einem guten Kontakt bleiben können, aber zunächst erstmal ein bisschen runterfahren und auf keinen Fall wieder eine Beziehung. Ich weiß, das sagt man ungern jemanden, den man gerne hat oder den man mal gemocht hat oder den man schätzt, aber das musst du machen. Nur so eine Härte kann letztendlich für sie gut sein. Ja. So, und zu der anderen Geschichte, ich bin mir da etwas zwiegespalten. Du hast es gerade gesagt, du warst mal bei einer Hypnosetherapie. Mhm. Aber war das eine richtig lange Therapie oder nur mal ein, zwei Sitzungen? Nee, das waren 12 Sitzungen. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass das, was man mit dir als Kind und später dann auch noch getan hat, dass du das verarbeitet hast? Ja, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass ich es verarbeitet habe. Also ich bin jetzt auch in Psychotherapie, auch schon seit 10 Jahren. Und ach so. Und da habe ich einiges aufgearbeitet, auch dass ich an meine berufliche Zukunft irgendwie denken kann, dass ich das halt aufbauen kann und dass ich so... Okay, also wenn du in Psychotherapie bist, dann beruhigt mich das schon mal. Das heißt, da hast du fachmännische Begleitung. Was die Ex anbelangt, habe ich dir gerade gesagt, was ich denke. Da solltest du dann noch klarer die Grenzen ziehen, finde ich. Mhm. Ich möchte dir aber sehr gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, mache ich gerne. Heute Nacht ist Sabine da und dann könnt ihr vielleicht auch nochmal eingehen da über vielleicht doch noch über die Vergangenheit reden und was man da noch tun könnte. Mhm. Wünsche dir alles Gute, Florian. Ja, danke. Du legst auf und die Sabine ruft dich gleich an. Ja, okay, mach ich. Alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer für euch, unsere kostenfreie Nummer. Und hier ist Kana. Kana ist 23. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Kana. Um was geht's? Ja. Ich rufe an, weil ich so eine harte Vergangenheit hinter mir habe. Also ich habe viel Scheiße gebaut und sowas. Was hast du gemacht? Also ich bin einfach rumgegangen durch die Stadt zum Beispiel. Hab einfach irgendwelche Leute angesprochen und dann abgezogen oder geschlagen und so. Weil ich habe das Geld gebraucht für die Spielothek und sowas. Wie lange hast du das gemacht? Ein Jahr lang oder so. Ja. Hast du dabei Leute schwer verletzt? Also leichte Körperverletzung war das immer. Weil ich wurde dann auch immer gepackt, also ja. Von der Polizei festgenommen und so. Ich war auch deswegen dann in JVA. Wie lange? 49 Tage, dann bin ich auf Haftprüfung, heißt das, rausgekommen. Mhm. Und habe ich jetzt Bewährung gekriegt. Ich hatte also 2 Jahre Bewährung auf 10 Monate bekommen. Die Bewährung läuft gerade? Ja, die läuft. Mhm. Und jetzt vor einer Woche hatte ich den nächsten Gerichtstermin. Mhm. Und jetzt habe ich 6 Monate Vorbewährung gekriegt. Also in 6 Monaten muss ich 350 Sozialstunden ableisten. Mhm. Und mir eine Arbeit suchen und mich einmal in der Woche bei der Polizei melden. Ja. Dann kriege ich nochmal Bewährung, nochmal 3 Jahre. Ja. Und wenn ich zum Beispiel jetzt diese Sozialstunden nicht mache, mhm, dann bin ich sofort hinter Gitter. Was sind das für Sozialstunden? Gemeinnützige Stunden, also 150 Stunden muss ich irgendwo ableisten. Weißt du wo schon? Nee, leider noch nicht. Nochmal zurückzukommen auf das, was du da gemacht hast. Wie viel Geld hast du erbeutet? War nicht immer so. Manchmal waren da vielleicht 100, 200 vielleicht. Genau so viel Geld haben die Leute ja gar nicht bei sich. Ja, aber meistens, also. Und du hast es dann wofür verbraten? Für die Spielothek. Bist du spielsüchtig? Ich glaube schon. Mhm. Jetzt hängst du da in der Bewährung und hast die Sozialstunden vor dir. Ja, ganz genau. Das ist ja noch relativ milde, ne? Oder? Ja, was heißt milde? Also ich habe Auflagen gekriegt, um zwar jede Woche bei der Polizei zu melden. Ja, damit kann man ja leben, oder? Ja, klar. Aber wenn dann jetzt noch irgendeine kleine Sache passieren würde, die darf nicht passieren. Ja, ich weiß. Deswegen, ich versuche es auch ganz irgendwie zu ändern. Das ist eine Chance, die du jetzt hast. Ganz genau. Was könnte denn an kleiner Sache noch passieren? Ich weiß nicht, da darf gar nichts eigentlich passieren, weil ich habe mich auch von meinen Freunden also gar nicht mehr distanziert von denen so. Wie bist du denn überhaupt in diese ganze Geschichte so reingeraten? Ich weiß, also eigentlich immer abends raus, hm, und dann weiß ich nicht, alle wollen irgendwas machen zum Beispiel und ich war derjenige, ich konnte nicht, ne? Hm. Weil ich kein Geld hatte oder keine Ahnung, und dann dachte ich mir, machst du so? So, vielleicht ist Geld oder so, das ist dumm einfach gewesen. Ist denn Spielen im Moment auch noch ein Problem für dich? Ja, ein ganz großes. Ah, das heißt, du brauchst Geld zum Spielen? Ganz genau, ja. Und woher kriegst du das Geld? Ja, ich versuch's halt überall herzukriegen. Was heißt überall her? Ich weiß nicht, ich versuch halt ich habe meine ganzen Sachen schon verkauft, alles, ich habe nichts. Mein Fernseher, alles ist schon weg. Wie oft bist du denn in der Spielothek? Fast jeden Tag. Und wie viele Stunden? 3, 4 Stunden, 5. Am Tag. Hast du das vor Gericht auch erzählt, dass du spielsüchtig bist? Nee, das habe ich nicht erzählt. Haben die dich nie gefragt, was du mit dem Geld gemacht hast? Nee, die haben da gar nicht Interesse dran geteilt. Also die wollten mich nur verurteilen. Ja. Also darüber haben die gar nicht geredet. Mhm. Du bist 23 Jahre alt. Ja. Wie sah denn das Leben vorher aus? Vorher Schule abgebrochen, 9. Klasse. Ja. Bin ich aus der Schule gegangen und keine guten Zeugnisse, gar nichts. Ich hab öfters die Schule geschwänzt und sowas. Und auch keine Ausbildung? Nee, auch nicht. Jetzt muss ich auch noch dazu eine Maßnahme machen, also vom Arbeitsamt aus. Was ist das für eine Maßnahme? Also 9 Monate lang muss ich hingehen, und zwar morgen ist das. Ich muss morgen um 10 Uhr da sein. Mhm. Das kann ich mir entweder aussuchen, dass irgendwie Maler, Tischler oder irgendwas mit Umzugsservice. Du sagst das so alles mit so einer schweren Stimme. Eigentlich ist das doch gar nicht schlecht, dass du deine Chance hast, ein bisschen was zu lernen und ein bisschen dich mit Arbeit zu bekannt zu machen. Hat meine Bewährungshelferin auch zu mir gesagt, deswegen mache ich das da ja auch. Aber du machst es nicht gerne? Ja, ich muss das ja machen. Du machst es nicht gerne? Ja, ich muss erst mal gucken, wie es da läuft. Was willst du denn eigentlich? Was denn? Hast du ein Ziel in deinem Leben? Ja, mein Ziel ist es eigentlich, gut zu leben, ne, aber ohne Strafe und so und nicht im Knast zu landen. Dafür muss man was tun. Ja, und ich will ja auch irgendwas tun. Ja, und morgen geht's los. Das wird jetzt die nächste Zeit keine besonders schöne Zeit wahrscheinlich für dich sein, aber da musst du jetzt durch. Ja. Das hast du dir eingebrockt, da musst du durch. Und wenn du da gut durchkommst, hast du eine gute Grundlage, wirklich mal irgendwann ein akzeptables und für dich schönes Leben zu führen. Das kannst du aber nur machen, wenn du keine krummen Dinge drehst. Sonst bist du sonst schaffst du es einfach nicht. Ja, manchmal dachte ich, das ist halt die beste Lösung in diesen Momenten. Weißt du, die meisten gehen unter, die das machen. Mhm. Dann ist dein Leben Knast, Freiheit, Knast, Freiheit, Knast, super. Das ist es nicht. Was sagen denn deine Eltern? Ja, die schimpfen immer, aber die sagen auch, das ist nicht gut und so, ich soll das sowas nicht machen. Mhm. Weil eine Anzeige kam nach Hause, noch eine Anzeige. Mhm. Dann kam Polizei nach Hause, hat mich festgenommen, morgens um 9 Uhr kamen die rein, so zivil, 4 Leute. Mhm. Und die haben mich richtig komisch behandelt, so. Naja. Ich durfte nichts mehr machen, ne? Ja, das war natürlich für deine Eltern ein Schock. Ja. Was macht denn dein Vater vom Beruf? Der macht gar nichts, der ist krank. Aha. Schwer krank? Der ist herzkrank. Naja. Hast du Geschwister? Ja. Was machen die? Ich hab noch 8 Geschwister. 8 Geschwister noch? Ja. Also noch 2 ältere Brüder und die anderen sind jünger als ich. Mhm, Haben die älteren Brüder Arbeit? Ja, die sind auch verheiratet. Ja. Also Kana, sieht alles nicht so rosig aus im Moment. Mhm. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass du mit der Spielsucht, dass du die in den Griff bekommst. Sonst ist das wahrscheinlich die Ursache, dass du wieder rückfällig wirst. Mhm. Du hast du mit deiner Bewährungshelferin über die Spielsucht gesprochen? Auch nicht. Warum nicht? Das ist wichtig. Ich trau mich nicht, denen das zu sagen. Ja, du hast es doch mir ja auch gesagt, ganz offen. Ja, du bist der Erste, dem ich das jetzt gesagt habe. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil ich mir Sorgen mache, wenn du das nicht in den Griff kriegst, dann machst du wieder krumme Sachen. Ja. Das ist eine Sucht und du willst dein Geld haben und dann ist alles das, was jetzt sich da vorbereitet hat, Bewährung und Sozialstunden, kannst alles in die Tonne kippen und du sitzt im Knast. Ja. Wir werden dich jetzt beraten, was du in Sachen Spielsucht machen kannst. Mhm. Das kannst du selbst in die Hand nehmen. Da gibt's genug Beratungsstellen und Therapien, das musst du aber machen. Also meine Psychologin sagt dir das jetzt gleich, was du da genau konkret tun solltest. Ja. Und sag es bitte auch deiner Bewährungshelferin. Das werde ich machen, auf jeden Fall. Du kriegst von uns Informationen, die kannst du mit ihr besprechen, wie du da vorgehst und was du machen solltest. Okay? Ja, okay. Reiß dich am Riemen, es ist dein Leben. Jetzt hast du noch du hast schon viel, viel, viel Scheiße gebaut. Aber du hast jetzt die Chance, das Ruder rumzureißen. Mhm. Das wird jetzt eine harte Zeit werden, aber das ist egal. Jetzt erarbeitest du dir ein gutes Leben. So musst du das sehen. Hm? Ja. Du gibst mir ein bisschen Kraft. So. Ich hoffe das. Ich mein's auch wirklich ehrlich. Es liegt in deiner Hand jetzt, was aus dir wird. Du bist der Chef in deinem eigenen Haus. Und du bestimmst mit dir. Über dich. Ja? So, Kana, du rufst an und Sabine, du legst auf und Sabine ruft dich gleich zurück. Okay, danke schön. Und viel Glück. Okay, dann kriege ich auch ein Autogramm von dir? Gerne, kannst du der Psychologin deine Anschrift sagen. Okay, danke dir. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 1.24 Uhr, Zeit für den Programmhinweis auf morgen. Morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema geerbt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas geerbt haben. Vielleicht Geld, vielleicht viel Geld oder vielleicht auch Schulden. Oder habt ihr vielleicht ein Talent geerbt von eurer Mutter, eurem Vater, Großvater, Großmutter oder vielleicht eine schwere Krankheit. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, ob ihr was geerbt habt und was ihr geerbt habt, dann meldet euch gerne per Mail domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen unter 0800 220 50 50. Unser Thema morgen, geerbt. Ich möchte mit Leuten reden, die was geerbt haben, was Schönes geerbt haben oder auch etwas weniger Schönes. geerbt haben. So, jetzt weiter mit der Freien Themennacht und hier ist Doris. Doris ist 50. Hallo Doris. Hallo Domian. Doris, was ist dein Thema? Ich arbeite dort, wo mein Vorredner ein Problem damit hat. In der Spielothek? Ja. Ah. Ich wurde am 16.11.2009 in der Spielothek brutal zusammengeschlagen. War es ein Überfall? Nein, es war ein Kunde. Er hat mich monatelang schon immer blöd angemacht. Und was heißt blöd angemacht? Ja, gewisse Andeutungen und dann gewisse Mimiken gemacht. Anzüglich? Ja. Und ich bin eigentlich jemand, ich bin nicht auf den Mund gefallen. Mhm. Ich kann mich schon wehren, was ich habe dann gesagt, ob er sich nicht schämt, er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und dass das hier mein Job ist und alles andere ist tabu für mich. Mhm. Und immer wieder, wenn er irgendwie in der Kabine saß und guckt mich an, so aus der Kabine raus und geguckt an, die Zunge über die Lippen fahren lassen und so. Achso, also ganz vulgär. Ja. Und woher wusstest du die privaten Verhältnisse von ihm? Weil ich eigentlich zu vielen Leuten, von vielen Leuten private Dinge weiß. Ich arbeite jetzt schon fast 4 Jahre dort. Achso, man kommt ins Gespräch. Und man kommt ins Gespräch dann erfährt man so einiges. Und an dem 16.11. Er saß ist eigentlich kein Spieler an den Geldspielautomaten, sondern mehr an der Unterhaltung. Wir haben auch Unterhaltungsgeräte. Was ist Unterhaltung? Und Unterhaltung ist zum Beispiel so Automaten, wo man Fußball dran spielen kann. Ach so. Oder so Fahrsimulator. Ach so, verstehe. Und da kann man auch dann Geld gewinnen, wenn man... Nein. Nein. Da kann man eigentlich nur sich dran unterhalten. Ach so, einfach nur zum Spaß ist das. Ja, nur zum Spaß. Mhm. Und er hat sich mit jemandem unterhalten und die waren sehr laut und das hat die Leute vorne gestört. Und dann bin ich hin, habe gesagt, sie möchten bitte etwas leiser sein. Und dann hat er mich angemacht und hat gesagt, die Leute beschweren sich. Und hat er gesagt, das sind ja die Leute, das bist du. Und ich muss dazu sagen, ich habe Verantwortung in dieser Halle. Und ich habe auch die Halle, ich habe erstmal in der Halle aufgeräumt. Das heißt, Rumhängereien und. Mhm. Ich bin da also sehr konsequent gewesen und habe eben, wer nicht spielt, der geht eben raus, ist kein Bahnhof oder so. Wie viel arbeiten denn noch außer dir in der Halle? Wir arbeiten jeder allein in der Schicht. Ach so. Mhm. So, jetzt erzähl mal, was dann passiert ist weiter am 16.11. Ja, und dann hat er mich halt blöd angemacht. Das sind ja die Leute, das wäre ich und. Und dann habe ich gesagt, hör zu, ich habe die Aufgabe, für Ordnung zu sorgen hier drin und... Mhm. Sie sollen bitte etwas leiser sein. Da hat er halt blöd herumgemacht und hat dann angefangen, mich zu beschimpfen. Und da habe ich gesagt, er möchte bitte die Halle verlassen. Er hat Hausverbot, 4 Wochen. Und ja, darauf ist er nicht eingegangen. Ich hätte ihm nichts zu sagen. Da habe ich gesagt, kein Thema, klären wir das per Polizei. Und bin nach vorne gelaufen, Richtung Telefon. Und auf einmal hat es mich von hinten, rechte Seite, mit der Faust auf den Boden geschlagen. Ich war im ersten Moment, war ich weg gewesen, eine Frau, die hat mir hochgeholfen und dann lief's Blut aus Mund und Nase. Also er hat dich zu Boden geschlagen, kann man sagen? Er hat mich mit der Faust, ja. Und hat er dann nochmal auf dich eingeschlagen? Er hat nochmal zugeschlagen, als ich wieder aufgestanden war und weiter Richtung Telefon wollte und habe nur meine Hand so an den Mund und die Nase gehalten, weil ja das Blut lief. Aber das weiß ich nicht. Das weiß ich bis heute nicht. Das habe ich auf dem Video gesehen. Das weiß ich. Wie viele Leute waren denn dann in der Spielzeit? Die Halle war voll. Die Halle war voll. Keiner hat geholfen. Nur diese eine Frau, so ein bisschen. Nein, die hat mich nur hochgehoben. Es hat keiner geholfen? Nein. Du kannst dich an das zweite Mal gar nicht mehr so richtig erinnern. Nein, ich weiß es gar nicht, weiß ich gar nicht. Bist du dann, hast du das Bewusstsein dann verloren oder was? Beim ersten Mal, ja. Ich muss ein paar Sekunden weg gewesen sein. Und ist es dir denn beim zweiten Mal dann gelungen, die Polizei zu holen? Ich bin dann ans Telefon und dann ist er aber raus. Ja, er ist weg. Und wir haben ja Kameras. Und die Polizei kam dann auch, die haben mich ja auch gesehen, aber die Leute, die haben sich alle zurückgezogen, keiner hat was gesehen, keiner, ja. Das heißt, die haben auch keine Zeugenaussagen gemacht? Nein. Die haben dich völlig allein gelassen? Ja. Die haben dir nicht nur nicht geholfen, sondern die haben nicht mal eine Aussage gemacht, um dir hinterher ein bisschen unterstützend zur Seite zu stehen? Nein. Das ist aber grauselig. Schrecklich. Ja. Die Schlimm. Firma auch nicht. Ja, genau. Jetzt zur Firma. Wie haben die sich dazu gestellt? Gar nicht. Der hat Hausverbot gekriegt und damit hat sich das. Das Video ging an die Polizei. Und wer, ja, wer überwacht, gesagt, wer überwacht das Hausverbot? Ja, wir. Ja, du im Klartext, wenn du Schicht hast. Ja, logisch. Kam er nochmal und wollte rein? Nein. Nein. Aber was, was könntest du denn machen, wenn er reinkommt? Was kann ich machen? Ich kann die Polizei rufen, ich würde ihn nicht ansprechen. Ja, du rufst die Polizei und kriegst vorher wieder von ihm eine geschlagen. Ja, das Schlimme ist ja, ich habe ja Anzeige erstattet und es ging an die Staatsanwaltschaft dann. Mhm. Und nach einem halben Jahr krieg ich ein Schreiben und da steht drin, dass das Verfahren eingestellt ist, weil er seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Gab keine Gerichtsverhandlung, gar nichts. Was heißt, dass seinen Verpflichtungen nachgekommen ist? Ja, das wollte ich ja dann auch wissen und habe dann an die Staatsanwaltschaft geschrieben, weil er ist ja schon vorbestraft, er arbeitet bei Securitas, also Security, und ist schon vorbestraft. Und dann habe ich geschrieben an die Staatsanwaltschaft und dann kam zurück, er hätte 200 Euro an den Weißen Ring bezahlt. Ach, und damit ist es dann getan? Ja, und ich bin dann... Ich finde, er sollte eine ordentliche Strafe bekommen und 200 Euro an den Weißen Ring zahlen, das wäre richtig. Ja, aber... Was ist denn das für ein... Ich bleibe dabei auf der Strecke, mich hat die Vergangenheit eingeholt, ich habe am Anfang eigentlich keine Probleme damit gehabt. Ich habe auch keine Probleme in der Halle, nur wenn ich zu jemandem was sagen muss, dann... Hast du Angst? Habe ich Angst, aber was für mich ganz schlimm ist, ich wache nachts auf, ich kann nachts nicht mehr richtig schlafen, ich bin schweißgebadet, ja, und ich komme mit der Situation nicht klar und ich fühle mich auch von der Firma irgendwie... Das wollte ich gerade mal sagen, eigentlich müsste diese Firma... doch auf deine Seite stehen und die auch rechtlich zur Seite stehen, dass die den Fall in die Hand nehmen und vor Gericht oder wo ich auch wollte, immer. Ich habe meinen Chef angesprochen, habe ihn um Hilfe gebeten und wollte einen Vorschuss haben für den Anwalt. Und er sagte zu mir, könnte man nichts machen. Ich habe ja, muss ich ja sagen, eine ausgesprochen schlechte Meinung über diese Betreiber, über die Betreiber von diesen Spielhallen. Ich glaube, das sind alles Menschenschinder. Entschuldige mir mal die indiskrete Frage, was du da pro Stunde kriegst. Ich bin Filialleiterin, ja, und hab ein Bruttogehalt, brutto von 1600 Euro. Mhm. Mhm. Steuerklasse 1. Mhm. Wie viele Stunden am Tag bist du da? 8,5. 8,5. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, ich bin dann an die Öffentlichkeit auch. Ich bin an die Zeitung, weil ich mich damit nicht zufrieden gegeben habe. Mhm. Weil ich gesagt habe, das kann es nicht sein. Es ist ein Serbe gewesen. Und dann ist es veröffentlicht worden. Man sieht auch in der Zeitung, wie er auf mich einschlägt. Mhm. Also das erste Bild, wo ich auf dem Boden liege, das hat die Kamera angeblich nicht festgehalten. Mhm. Die Aussage, die ich von der Firma bekommen habe, da wäre die Kamera ausgefallen. Und komischerweise, ein paar Minuten später, wo er nochmal zugeschlagen hat, das, wo ich nicht weiß, bis heute nicht, was ich ja nur gesehen habe auf dem Video, das hat die Kamera aufgenommen. Glaubst du, gehst du so weit, dass du sogar glaubst, dass die Firma ihn schützen will? Nein, aber irgendwie... Die wollen einfach keinen großen Ärger haben. Die wollen keinen großen Ärger haben. Vor allen Dingen wollen die keine Kosten haben. Ja, genau. Mhm. So, jetzt bist du, das kann man ja sagen, hast du dann ein traumatisches Erlebnis gehabt. Und dass man danach Angst hat, wenn man alleine in so einem Ding ist und die schlimme menschliche Erfahrung gemacht hat, dass trotz Kunden und Gäste keiner einem hilft. Ich habe mich ja eigentlich nur für die Firma eingesetzt. Ganz schlimm, ja. Finde ich, das muss ich ja mal sagen. Ja. Finde ich das völlig normal, dass du da Angst hast und mit sehr zwiegespaltenen Gefühlen hingehst. Musst du denn da arbeiten? Was soll ich denn machen? Ich bin 50 Jahre. Es ist schwer, Arbeit zu kriegen. Was hast du denn gearbeitet, bevor du da hingegangen bist? Ja, ich habe eigentlich schon sehr vieles gemacht. Ich habe, ich kann eigentlich alles. Ich bin nicht jemand, der vor Arbeit zurückschreckt. Naja, ich meine, vielleicht hast du ja schon doch Erfahrungen auch in anderen Bereichen gemacht, dass du dich vielleicht doch bemühen solltest, woanders hinzugehen. Ich bin dabei, mich umzuschauen, aber ich kann, solange ich nichts anderes habe, verstehe. Dort nicht aufhören. Ja, verstehe. Und ein Dilemma. Das Schlimme für mich ist halt, ist nachts, das Schweiß gebadet. Ich war beim Psychologen gewesen, aber der hat mich hingestellt, wie wenn ich, ja, das wäre ja alles nicht so schlimm, meine Vergangenheit. Also du stehst, dass ich geschieden bin und ich habe ein Kind verloren. Ich bin fassungslos, was ich hier höre, was Psychologen mit Menschen machen. Ja. Der hat gesagt, das ist alles nicht so schlimm. Ja, so, oder er hat mich, ich bin mal so richtig blöd vorkommen bei glaube dem. Glaube ich, verstehe. Nicht verfolgen, um ich wollte Hilfe haben. Ja, klar. Pass auf, du wirst richtig helfen können wir dir natürlich auch nicht. Die beste Hilfe wäre, dir einen neuen Job zu besorgen. Das wäre das Allerbeste. Klemm dich so intensiv wie irgend möglich dahinter, dass du da rauskommst. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber tu es auf jeden Fall. Ich bin schon dabei. So, was die psychologische Betreuung angeht, biete ich dir jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Vielleicht ist das ein Anfang. Vielleicht kann sie dir da doch noch ein paar Tipps geben, wie du dich auch dann darüber hinaus weiter behandeln lassen könntest. Irgendwas musst du machen, sonst... Ich weiß, ich merke es ja an mir. Ich bin kaputt tagsüber, weil ich nachts nicht schlafen kann. Weil ich dann aus dem Schlaf gerissen werde mit Albträumen und bin, wie wenn man einmal Wasser über mich schüttet, ich alles nass. Verstehe. Ich muss nachts duschen gehen, weil ich total schweißgebadet bin. Ja. Liebe Doris, ich wünsche dir von Herzen, dass du so schnell wie möglich einen neuen, besseren Job kriegst. Das ist das eine. Das andere ist, dass du jetzt bitte auflegst und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an. Kann vielleicht noch ein paar Minuten dauern, aber sie ruft an. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Bekomme ich auch ein Autogramm. Sehr gerne. Dann sagst du ihr auch deine Anschrift. Ja, danke. Alles Gute. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. 0800 220 5050, 1 Uhr 38 gleich. Und hier ist Katharina, 75. Guten Morgen. Guten Morgen. Katharina, schön, dass du da bist. Ja. Über was reden wir beide denn? Was ist dein Thema? Tja, mein Thema. Ich plane meinen Suizid. Warum? Tja, warum? Ich hatte einen Autounfall. Ich habe dabei mein Auge verloren. Das Gesicht war ganz zerschnitten. Ich habe 13 Gesichts- und Augenoperationen hinter mir. Und der Sehnerv musste man ja durchschneiden. Und inzwischen habe ich den grünen Star, den grauen Star und Thrombose drauf. Wann war denn dieser Autounfall? Das war ein Auffahrunfall. Und wann war das? Das sind schon 40 Jahre her. Ach so, das ist sehr lange her. Ja, das ist schon lange. Aber ich habe mich immer noch nicht richtig dran gewöhnt, aber ist egal. Also auf jeden Fall, dieser grüne Star, das wird alles immer schlimmer. Der graue Star hat man operiert, das hat gar nichts gebracht. Und ich hatte schon Laserbehandlung und jetzt der letzte Arztbesuch, der war entsetzt, der Arzt. Also der Sehnerv hängt nur noch an einem seidenen Faden. Das kann noch eine Weile gut gehen. Es kann auch ganz plötzlich duster werden. Was siehst du denn oder wie kannst du denn im Moment noch sehen? Ja, es ist immer ein Nebel da. Dann die Gesichter sind schon verschwommen. Wenn ich also aus einem Meter Entfernung, kann ich schon gar nicht richtig erkennen, wer es ist, wenn vor mir steht. Mit dem Lesen und Schreiben ist fast gar nichts mehr zu machen. Was ist denn jetzt? Und bitte? Was ist denn jetzt konkret der Grund für deinen geplanten Selbstmord? Ja, also ich habe inzwischen ja schon auf dem Friedwald einen Baum ausgesucht, habe schon bezahlt, ich habe schriftlich alles mit dem Bestattungsinstitut erledigt. Ich habe alles schon niedergeschrieben, wie ich es haben will. Keine Trauerfeier, keine Todesanzeigen, keine Kleidung, nur im Leichentuch. Also auf jeden Fall, ich ordne meinen ganzen Nachlass und meine Papiere. Ich wusle rum, verteile, verschenke Sachen. Und was Katharina, war noch deine Frage? Ja, genau, lass mich das nochmal fragen. oder ich deute das mal, was du gerade gesagt hast. Willst du dir das Leben nehmen, ja, weil du Angst vor der drohenden Erblindung hast? Ich will nicht also blind weiterleben und ich will aber auch meinen Kindern überhaupt nicht zur Last fallen. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 3. 3? Aber die sind alle verstreut. Bis nach Hamburg und Frankfurt und München. Wie viel, ja. Und wo wohnst du? Ich wohne alleine. In welchem Bundesland? In Baden-Württemberg. Ja. Ja. Und ich will denen nicht zur Last fallen. Lass mich fragen, wie ist das Verhältnis zu den Kindern? Ja, eigentlich war es immer, was heißt, es eigentlich mehr schlecht wie recht. Aha, warum? Wie kommt das? Ja, ich, wo meine Kinder 10, 12 und 14 Jahre alt waren, dann habe ich mich scheiden lassen. Mhm. Ich wurde von meinem Mann immer geschlagen, vergewaltigt. Und nach 13, 14 Jahren wollte ich einfach nicht mehr. Und die haben mir dann immer die Schuld gegeben, dass sie eben aufgewachsen sind ohne intakte Familie. Aber du hast doch sicherlich deinen Kindern dann später von dem Leid erzählt, dass du... Nein, ich habe da nicht viel, weil die waren viel beim Vater und ich wollte da das Verhältnis zum Vater überhaupt nicht trüben und darum habe ich auch nicht viel erzählt. Wie oft siehst du denn heute deine Kinder? Ja, eine vielleicht einmal im Jahr, andere vielleicht alle halbe Jahre, ein Jahr, manchmal sind es auch 2 Jahre, es kommt drauf an, also es ist also ganz unterschiedlich. Gell? Telefoniert ihr miteinander? Ja, schon, aber... Also es ist kein besonders herzliches, inniges Verhältnis. Nicht. Und ich habe dann natürlich auch, sie haben mir Schuld gegeben, aus lauter Schuldgefühlen heraus, ich war damals noch vermögend, dann habe ich praktisch denen immer alles gegeben. Ich habe denen die konnten sich verwirklichen und selbstständig werden. Ich habe also mein ganzes Geld und meine Lebensversicherungen, was eigentlich meine Altersvorsorge war, habe ich alles hergegeben. Jetzt bin ich verarmt, lebe von 250 Euro Rente, eigentlich nur mehr oder weniger von Wasser und Brot. Da kann man doch nicht von leben, von 200 Euro. Es geht. Wenn man 1-2 Euro am Tag für Lebensmittel hat, man kann schon davon. Wie viel Miete musst du denn zahlen? Ich bezahle keine Miete, aber dafür tue ich kochen und putzen und was weiß ich alles machen. Wohnst du zur Untermiete bei jemandem? Ja, klar. Also ich hab alles, ich hatte Haus, ich hatte Eigentumswohnungen, alles habe ich verkauft und dann alles meinen Kindern gegeben. Also du wohnst bei jemandem und verdienst dir das Wohnen, indem du noch putzt und kochst? Ja. Also auf jeden Fall, ich wurde also von meinem Ex-Mann wurde ich praktisch auch geschlagen und vergewaltigt. Von meinem Bruder wurde ich geschlagen. Mein Vater hat mir mit 50 Jahren noch meine Rippen gebrochen. Also ich hatte also dieses Leben, dieses Elend, ich mag nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr. Obwohl ich dann meinen Vater noch bis zu seinem Tod 14 Jahre gepflegt habe. Aber warum? Ich war wohl ungeliebtes Kind. Aber was war? Ich suchte noch seine Anerkennung, seine Liebe, wie das so ist. Ja. Jetzt hast du gesagt, dass du dir das Leben nehmen willst. Wie willst du dir das Leben nehmen? Ja, also ich werde aufhören zu essen und zu trinken. Und du meinst, das schaffst du? Ja. Also so, ich bin konsequent. Bist du schon dabei? Nein, das noch nicht. Nein, ich bin noch nicht so weit, habe noch nicht alles geregelt. Das ist aber ein schlimmer Tod. Ich weiß. Ich habe schon darüber gelesen. Ich habe auch schon Gespräche nicht geführt, sondern gehört. Warum tust du dir das? Willst du dir so ein Leid auch noch antun? Ja, aber wie soll ich es denn sonst machen? Wie soll ich es denn sonst machen? Gut, ich könnte Schlaftabletten nehmen und mit Alkohol und so. Das sind auch noch Möglichkeiten. Aber erhängen oder auf die Schienen legen, das möchte ich nicht, damit man mich nicht mehr zusammensuchen muss. Ja. Katharina, ich frage dich mal so etwas, eine Fantasie, ich sag mal eine Fantasie. Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, jetzt in ein schönes, passables Altenheim zu gehen, wo du ein Zimmer hast, wo geht du... Geht ja gar nicht, kann ich ja gar nicht, das ist ja unbezahlbar. Und lass mal das Geld mal eben zur Seite. Ja. Wenn das möglich wäre, dass du in ein Altenheim gehst und dann entsprechend auch eine Umsorgung hättest, doch, eine Versorgung, wäre dann alles anders? Würdest du dann leben wollen? Ich glaube nicht. Aber vielleicht ja. Also ich glaube nicht, weil das ist für mich alles schon so fest geplant und verplant. Andere Frage, wenn du dein Geld noch hättest, dein Vermögen, würdest du dir dann auch das Leben nehmen? Ja gut, ich meine, dann würde auch vieles wäre anders gelaufen und so, gell? Aber das hat sich bei mir schon so eingefleischt, das Ganze. Das ist ja ein Prozess gewesen bis jetzt, gell? Auch mit dem Geld und mit allem. Ich meine, das war ja. Na, worauf ich hinaus will, ist meine Sorge, dass diese schwerwiegende Entscheidung, die du triffst, diesen schweren Weg, den du gehen willst, dass der letztendlich darauf zurückzuführen ist, dass es finanziell so schlimm um dich steht und dass du so einsam bist. Also eigentlich das Finanzielle, das tut mir eigentlich weniger weh. Aber dass du einsam bist, das tut dir sehr weh. Natürlich tut das weh, das ist klar. Man gibt das oft auch gar nicht so zu, aber es ist schon... Immerhin, immerhin rufst du mich ja an und erzählst mir das. Aber nicht, ich wollte eigentlich nicht mir wegen Mitleid oder irgendetwas, sondern ich wollte einfach nur mal erzählen, was es so eben gibt, damit man weiß, dass es auch solche Menschen gibt, wo die Art nicht mehr wollen. Weißt du, Katharina, ich glaube ja wirklich, dass es manche Lebensläufe gibt oder dass manche Menschen an einen Punkt kommen, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Ja. Ich habe keinen Lebensmut mehr. Ich möchte nicht mehr. Aber ich glaube, dass man da sehr streng hingucken muss. Und dass bei vielen dann doch noch ein Funken Lebensmut da ist. Und solange der kleine Funken da ist, finde ich, ist es wert, dem Funken nachzugehen und zu leben. Erst wenn überhaupt nichts mehr da ist, dann darf man gehen. Gut, aber ich habe inzwischen ja schon zum Beispiel allen schon vergeben und ich habe Frieden geschlossen mit allen. Ich gehe praktisch ohne Bedauern und ohne Bitterkeit. Das ist auch bei mir. Das ist nicht so, dass ich also wirklich aus Einsamkeit allein, weil ich bin das ja eigentlich auch schon gewünscht ist. Also ich habe natürlich dann auch noch die Sonnenallergie, mein Immunsystem ist kaputt, gell, und Arthrose und die Hüften. Mit was, Katharina, mit was könnte man dir eine Freude machen? Daran habe ich überhaupt nie gedacht. Ich aber jetzt. Ich frage dich mal, mit was könnte man dir eine Freude machen? Naja, dass mir vielleicht auch mal jemand sagt, dass ich was wert bin. Ich glaube, dass du verdammt viel wert bist. Und dass du ein schweres Leben hattest und das tapfer durchgestanden hast. Und das macht... Habe ich scheinbar alles falsch gemacht. Jeder von uns macht Fehler. Und meine Kinder, alle haben einen Knacks ab. Und alle sagen, ich bin schuld dran. Ja, aber das muss ja nicht deshalb stimmen, wenn das alle sagen. Du hast ja ein schweres Leben gehabt, so wie du es mir gerade angedeutet hast. Und wenn man ein schweres Leben hat und selbst viel verletzt wird, macht man natürlich noch mehr Fehler als jemand, der ein gutes Leben hat. Das ist doch normal. Ich glaube, du bist zu streng mit dir. Ja, das bin ich schon. Du hast gesagt, du hättest den anderen vergeben. Hast du dir selbst vergeben? Ja, eigentlich schon auch auf eine bestimmte Art. Also habe ich eigentlich schon. Also, aber die Schuldgefühle, ich meine, ich habe, da ist es auch nicht mehr so schlimm. Es ist schon viel, viel besser geworden mit Schuldgefühlen. Aber die sind einfach noch da von Seiten eben meinen Kindern. Wenn irgendwas ist, dann heißt du bist schuldig. Naja. Obwohl sie ja alle schon auf die 50 zugehen und man könnte meinen, dass sie schon erwachsener geworden sind. Absolut. Deine Kinder wissen von deinem Vorhaben nichts. Nein, um Himmels Willen. Deswegen will ich denen, sie dürfen ja auch nicht wissen, dass es mir so schlecht geht. ihm finanziell schlecht geht. Gell? Und deswegen will ich auch nicht, dass die das dürfen die nicht erfahren. Warum dürfen die nicht erfahren, dass es dir finanziell? Ich will nicht. Ich habe denen gegeben und geholfen und ich will ja nichts mehr zurückhaben. Das heißt, du gibst denen nicht mal die Chance, dass sie was tun könnten. Du gibst denen nicht mal die Chance, Nein zu sagen. Ja, so bin ich halt. Das finde ich falsch. Ja, das finde ich falsch. Sehen die denn nicht, wenn die dich denn mal besuchen kommen, wie arm du lebst? Nee, das vertusche ich. Das kann ich gut. Das kannst du gut. Und das fällt in der Wohnung auch nicht auf. Das kann ich gut. Also die denken, mir geht's wunderbar. Die wissen überhaupt nicht Bescheid über meine finanzielle Lage. Also Katharina, ich finde, dass du ein sehr netter und sehr wertvoller Mensch bist. Und mir wird es von Herzen leid tun, wenn du dir selbst so ein Leid antun würdest, wie das, was du gerade beschrieben hast. Ach, ich finde das nicht so schlimm. Ich finde das schon schlimm. Wenigstens das ganze Elend nicht mehr sehen und nichts mehr wissen und nichts mehr hören. Heißt einfach, wobei ich mache mir trotzdem immer noch Sorgen und über meine Kinder, wenn was schief läuft und dann kann ich nicht schlafen und. Ich werde dich jetzt nicht einfach so in die Nacht entlassen, sondern ich möchte sehr gerne, und da bitte ich dich darum, dass du zustimmst, dass wir dich nochmal anrufen dürfen gleich. Naja, gut. Ja, sagte sie schweren Herzens, aber das machen wir jetzt. Ja? Ich habe eine sehr nette Kollegin im Hintergrund, das ist die Sabine. Die ruft dich jetzt gleich an. Und dann vertiefen wir mal noch einige Dinge, die wir jetzt gerade angeschnitten haben. Ja, meine Liebe, Katharina. Ja, dann legst du bitte auf. Und ich danke dir. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und wir melden uns gleich nochmal und beschäftigen uns mit dir. Tschüss. Tschüss. Ich möchte euch gerne nochmal unser Thema morgen sagen. Das Thema morgen heißt geerbt. Und ich will demzufolge sehr gerne mit Leuten sprechen, die etwas geerbt haben. Viel Geld. Habt ihr viel Geld geerbt? Habt ihr Schulden von jemandem geerbt? Habt ihr vielleicht eine Krankheit von jemandem geerbt? Oder vielleicht sogar ein Talent oder eine Charaktereigenschaft? Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, geerbt, dann meldet euch unter morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer oder ihr mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Marc und Marc ist 34. Hallo Marc. Hallo Domian. Hallo Marc. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um das Thema Burnout und Depression. Bist du betroffen? Ja, also bei mir ist es seit 2007 und zwar hatte ich einen Zusammenbruch auf der Arbeit gehabt und... Was hast du gearbeitet? Ich war Filialleiter im Einzelhandel. Im Einzelhandel, das ist ein anstrengender Job. Ja, also Stress, aber ich war von jeher immer Stress gewohnt, also das hat mir nichts ausgemacht, ich habe den Stress auch immer gebraucht und wie gesagt, irgendwann hat das halt bei mir angefangen mit Magenschmerzen. Mhm. Und erzähl mal von diesem Zusammenbruch. Was genau war da? Gut, ich bin morgens auf die Arbeit gekommen. Mir war es schon gut. Hatte Kopfschmerzen und Schwindel. Mhm. Ja, und war dann reingekommen in den Laden. Eine Kollegin macht dann, was ist denn mit dir los? Siehst gar nicht gut aus. Und und auf einmal hat es einen Peng gemacht. Bin ich so zusammengebrochen. Ne? Und war dann bewusstlos. Und dann irgendwann kam dann nach der Arzt und und da haben die dann irgendwann gesagt, ja, stressbedingt und alles. Dann habe ich mal nichts weiter dabei gedacht. Bin dann ein bisschen runtergefahren, habe nochmal mehr Hobbys gemacht, Freizeitausgleich und irgendwann ging es wieder los. Also dann kamen weitere Symptome wie Wahrnehmungsstörungen und Panikattacken, Angstzustände. Und da habe ich gedacht, das stimmt was nicht. So, und dann war ich... Während du das so erlebt hast, hast du da weiter gearbeitet? Nee, ich war dann ein Jahr im Krankenschein. Ach so. Und war von da aus dann auch in eine Reha-Klinik, eine psychosomatische Klinik. Mhm. Und nochmal die Frage, damit ich es richtig verstehe. Du hattest diesen Zusammenbruch. Diesem Zusammenbruch, wie lange hast du da noch gearbeitet, bis du krankgeschrieben wurdest? Sofort, ich war von dem Tag an krankgeschrieben. Ah. Und dann ein Jahr? Ein Jahr, ja. Mhm. Und dann erzähl mal. Und dann war ich halt in der Reha-Klinik. Das hat dann 3 Monate gedauert und da war ich auch 8 Wochen. Mhm. habe da viel gelernt und da haben die halt Blutuntersuchungen gemacht und haben die halt an der Blutuntersuchung festgestellt, dass was an meine Leberwerte nicht stimmt. Mhm. So, dann war ich auch bei Fachärzte gewesen, Ultraschall gemacht, aber es ist nicht weiter was gefunden worden. War dann 2 Monate in der Klinik, war dann nach Hause gekommen, hat wieder Eingliederung gemacht, bin wieder arbeiten gegangen und bin jetzt seit Oktober wieder zusammengebrochen, also wieder am Krankenschein. Und war dazwischen war das ein Jahr, war ich arbeiten. Würdest du sagen, dass es nach wie vor eine Erschöpfung ist? Ja, also es hat wieder angefangen mit Magenschmerzen, Erschöpfungszuständen und wie gesagt, war bei der Ärztin immer wieder Burnout und Depressionen. Ich wusste, dass es aber nicht so ist, weil ich die Schmerzen im Körper hatte und konnte dann auch immer der Ärztin mehr ausdrücken. Hat man denn jetzt was ganz anderes entdeckt bei dir? Ja, seit 2 Wochen. Nämlich? Also geerbt. Also ich habe sehr wahrscheinlich eine Krankheit geerbt. Und zwar haben die jetzt festgestellt, dass es eine atropische Gastritis ist. Das heißt, eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper zerstört die eigene Magenschleimhaut. Und bin dank einer Heilpraktikerin eigentlich dahinter gekommen. Und aufgrund dieser Erkrankung, also zerstört die Magenschleimhaut. Das geht aber weit über eine Magenschleimhautentzündung oder so hinaus. Genau. Eine Magenschleimhautentzündung, dann wird es chronisch und immer schlimmer halt. Ne? Das sind immer so Schübe, die da kommen und die auch dann sehr schmerzhaft sind. Also das ist wie dann. Wie kann denn diese Krankheit im schlimmsten Falle enden? Mit Magenkrebs. Ah ja. Also ich muss halt regelmäßig jetzt dann zur Gastroskopie, also Magenspiegelung, und muss halt lebenlang Vitamin B12 gespritzt bekommen in die Muskeln. Ist das denn eine rein körperliche Erkrankung oder, das hört man ja auch immer wieder, gerade bei Magenschleimhaut, dass man da auch sagt, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Seele? Nee, ist genetisch. Ist eine reine körperliche Erkrankung? Genau. Genau. Und wie gesagt, es ist halt immer schlimmer geworden und jetzt war ich bei einer Heilpraktikerin, die hat eine Dunkelfeld-Bluttherapie gemacht. Da kriegt man so einen trockenen Finger aus dem Blut aus dem Finger genommen und dann sieht die direkt am Mikroskopie, was im Blut los ist. Und die hat vieles aufgedeckt und die hat auch gesagt, wir machen jetzt ein größeres Blutbild, muss ich halt alles selber bezahlen, haben wir so einen Mikronährstoffhaushalt gemacht und da hat man auch gesehen, dass die ganze Vitamine B12, B6, B1, Vitamin D, ja. 3, aber alles im Keller gewesen. Also was heißt, du bist jetzt 34 Jahre alt, was heißt das? Hast du die... Was bedeutet das jetzt für deine Zukunft, auch beruflich? Gut, also ich werde mich umorientieren müssen, so wie es aussieht. Also ich Stress vermeiden, soweit es geht. Und das heißt raus aus dem Einzelhandel? Genau. Wo willst du hin? Büro, also irgendwas büromäßig machen. Ich wollte eigentlich auch eine Zweitausbildung machen als Heilpraktiker. Also gibt es dann doch einen Zusammenhang zwischen der Psyche und dem Körper? Also dem Körper tut auf keinen Fall bei deiner Erkrankung dann Stress. Nee, gut, also Stress ist dann in dem Moment halt nicht gut, weil der Körper sowieso schon belastet ist und durch den Stress halt dann noch mehr belastet wird. Wie hast du das denn jetzt so finanziell hingekriegt, die lange Krankheitsphase? Gut, also Krankengeld halt bekommen und die ganze Zeit von Ersparnissen gelebt. Und wie gesagt, ich habe auch jetzt viel Geld in die Heilpraktikerin reingesteckt, aber da bin ich halt dankbar drum. Nur weil ich halt damit sagen will, heutzutage ist, ich sage mal, geht bei der Arzt. Ein Arzt, der hat leider nicht mehr viel Zeit für einen. Ja. Der macht eine 0815-Diagnose in 5 Minuten. Und wenn die machen halt gewisse Untersuchungen, Blutuntersuchungen, Standarduntersuchungen, machen vielleicht einen Ultraschall. Und wenn die überhaupt nichts finden, dann ist es halt dann klar. Auch. Aber sei froh, dass man jetzt bei dir die Sache erkannt hat und so kann man ja auch gezielt vorgehen. Ja. Und wenn du jetzt auch noch dich umorientierst und vielleicht einen Beruf findest, der ein bisschen ruhiger abläuft, ist das Ganze ja dann in die richtige Richtung entwickelt. Auf jeden Fall, also weil ich auf jeden Fall vermitteln will an andere, die... Ganz schnell, wir haben nicht mehr lange Zeit. Wenn Out-Diagnose haben, sollen sich damit nicht abfinden, sondern sollen kämpfen. Okay. Marc, ich danke dir und wünsche alles Gute. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Jonathan Hoffmann und morgen heißt unser Thema geerbt. Habt ihr etwas geerbt? Geld, Schulden, Talente, Krankheiten? Wenn ja, dann meldet euch gerne bei uns. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir da. Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.